bin Klaus Blees von der Aktion Dritte Welt Saar. Vielleicht noch kurz, um Missverständnis vorzubeugen. Wir nennen uns zwar Aktion Dritte Welt Saar, aber wir sind erstens nicht saarlandspezifisch, sondern verstehen uns als überregionale Organisation und wir verstehen uns als allgemeinpolitische Organisation. Gut, auf jeden Fall möchte ich mich für die Einladung bedanken. Ich selbst komme aus Trier, also ich finde es auch sehr aufmerksam, dass hinter mir ein Bild des Trierer Schutzpatrons hängt. Okay. Ich werde mich mit der Geschichte des islamischen Antisemitismus ein bisschen befassen und möchte in dem Zusammenhang auch mit einer Erfahrung beginnen, mit einem Erlebnis, das ich in Trier vor einigen Jahren hatte. Das war 2004. Da gab es in der Trierer Schule, die dem Trierer Bistum gehört, Trierer Gymnasium, einen Vortrag mit dem Titel Apartheid in Israel. Referentin war Viola Raheb, eine palästinensische Christin, evangelische Theologin, ist die Schwester des bekannten antizionistischen Pfarrers Mitri Raheb, die hat dort über Apartheid in Israel, so hieß es, referiert, eingeladen hatte, das sogenannte Theologische Quartett, so ein Zusammenschluss von linkskatholischen Intellektuellen. Also gut, sie hat also Israel in diesem Vortrag massiv angegriffen, als Apartheidstaat dargestellt. Anschließend gab es eine Diskussion. In dieser Diskussion hat dann ein Mitarbeiter der Aktion Dritte Welt Saar, ein Kurde, der selbst aus einer muslimischen Familie stammt, die Referentin halt kritisiert, hat den Antizionismus kritisiert, sich mit Israel solidarisch erklärt. Er hat darauf hingewiesen auf die Kollaboration der frühen palästinensischen Nationalbewegung des Mufti von Jerusalem mit den Nationalsozialisten. Daraufhin hat einer der zahlreich im Saal anwesenden Araber ihn als Agenten, als bezahlten Agenten bezeichnet. Und als dann unser Mitarbeiter den Saal verlassen hat, hat derselbe Araber hinter ihm hergerufen: Bleib stehen, du scheiß Jude. Die Veranstalter hat das überhaupt nicht gejuckt, die haben in keiner Weise eingegriffen. Aber da konnte ich dann hautnah auch miterleben als Zeuge dieses Vorfalls, was arabischer, islamischer Antisemitismus bedeutet, Antisemitismus von Moslems, von Arabern. Also das einfach so mal als persönliches Erlebnis. Ich meine, es gibt nicht nur Trier, es gibt auch Teheran, da gibt es ja auch so einen Kandidaten. Ahmadinejad ist ja berüchtigt unter anderem wegen seiner Äußerungen, seinen Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel. Gut, das. Ich möchte jetzt halt mal den Ursprüngen, also dieser Mentalität nachgehen, also der Entstehung des islamischen Antisemitismus im Lauf der Geschichte. Also ich möchte beginnen mit der Entstehungszeit des Islam, mit dem Koran, der Zeit Mohammeds, dann über das Verhältnis, kurz eingehen auf das Verhältnis der muslimischen Herrscher, auf die Ausbreitungsgeschichte des Islam und das Verhältnis der islamischen Herrscher im Mittelalter zu den Juden und dann aber den Schwerpunkt auf die neuere Zeit legen, also auf die Vorgeschichte und Frühgeschichte des Nahostkonflikts, die Entwicklung vor der Entstehung Israels und das, was danach bis heute passiert ist. Ja, beginnen also möchte ich mit der Zeit Mohammeds. Es ist ja umstritten unter Islamwissenschaftlern, ob Mohammed überhaupt eine historische Figur ist, ob das, was so über die Entstehung des Islam gesagt wird, ob das historisch ist. Also gerade in Münster ist das ja Thema, ist an der Uni hier, ist ja der Islamwissenschaftler Kalisch, der ja unter anderem diese Auffassung vertritt, dass Mohammed keine historische Figur ist. Aber ich denke, das ist für das Thema insofern zeitrangig, als gläubige Moslems ja diese Geschichte für wahrnehmen. Also das, also unabhängig davon, ob es jetzt eine Legende ist oder nicht, also das Ganze geschichtswirksam ist, weil es halt von den Gläubigen als historisch angesehen wird. Also der Prophet des Islam, mal vorausgesetzt, es hat ihn gegeben oder so, wie er gesehen wird, hat gelebt etwa von 570 bis 632. Er ist geboren in Mekka. Irgendwann hat ihm dann der Erzengel Gabriel den Koran so nach und nach überbracht. Also der Erzengel Gabriel ist, würde ich mal sagen, auf keinen Fall historisch, aber trotzdem. Ja, mir ist er noch nicht erschienen, aber hat damit jetzt, na okay, damit nichts zu tun. Jedenfalls hat Mohammed dann versucht, die Mekkaner, also seine Leute zu bekehren. Die wollten halt nicht. Irgendwann 622, sogenannte Hijra, gab es dann die Übersiedelung nach Medina. Und die Stadt Medina, also beide Städte halt im heutigen Saudi-Arabien, die haben dann, da stieß er damit eher auf fruchtbaren Boden. Allerdings gab es in Medina auch drei jüdische Stämme. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich kann kein Arabisch. Das waren also die Stämme Banu Nadia und Banu Kainuga und der dritte Stamm, die Banu Quraija. Er hat also diese Banu Nadia und die Banu Kainuga, die wollten halt also mit seinem Glauben nichts zu tun haben. Also die hat er dann vertrieben. Und bei dem dritten Stamm, die Banu Quraija, also haben Mohammed und seine Anhänger die Männer ausgerottet, umgebracht und die Frauen und Kinder versklavt. Also damals ging halt schon in der islamischen Entstehungsgeschichte her, also ging es schon heftig gegen die Juden. Im Koran selbst gibt es auch eindeutig antijüdische Passagen. Also ich zitiere einfach mal ein Beispiel. Sure 5, Vers 82. Du wirst sicherlich finden, dass unter allen Menschen die Juden und die Götzendiener die erbittertsten Gegner der Gläubigen sind. Und du wirst zweifellos finden, dass die, welche sagen, wir sind Christen, den Gläubigen am freundlichsten gegenüberstehen. Dies, weil unter ihnen Gottesgelehrte und Mönche sind und weil sie nicht hoffärtig, also nicht eitel sind. Also hier zeigt sich also halt schon deutlich, also in diesem Koranvers und in zahlreichen anderen Abneigung gegenüber Juden. Ich meine, der Koran ist auch christenfeindlich, aber hier findet schon eine Differenzierung statt, dass auf jeden Fall die Juden sehr viel unbeliebter sind, sehr viel schlimmer sind als die Christen. Ja, gut, in der Folge hat sich der Islam also auf sehr blutige Weise ausgebreitet, also hat eine entscheidende Rolle der Dschihad, der Heilige Krieg, gespielt. Es wird ja immer wieder behauptet, dass Dschihad halt nicht heiliger Krieg in erster Linie bedeutet, sondern Bemühen um den Glauben. Also, aber die beiden Bedeutungen hängen schon eng zusammen, weil dieses Bemühen schon einen missionarischen Charakter hat. Aber in der Geschichte hat heiliger Krieg, hat Dschihad im Sinne von heiliger Krieg also eine Schlüsselrolle gespielt. Der Islam hat also eine extrem blutige Ausbreitungsgeschichte. Die Ungläubigen wurden halt vertrieben, sie wurden ausgerottet oder versklavt oder zur Konversion gezwungen. Sie konnten dann die sogenannten Ungläubigen, die Heiden, Christen, Juden, ihr Leben dadurch retten, dass sie zum Islam konvertiert sind. Gut, die Moslems, die diesen blutigen Ausbreitungskriege geführt haben, waren zunächst Araber in der ersten Phase und dann später vom 11. bis 17. Jahrhundert haben dann die Türken hauptsächlich diese Funktion übernommen, also die Osmanen. Interessant ist auch, dass für den heiligen Krieger sehr bezeichnend gibt es ein türkisches Wort, also ein Dschihadist wird im Türkischen auch als Ghazi bezeichnet, Ghazi, G-H-A-Z-I geschrieben und das bedeutet wörtlich übersetzt Beutekrieger. Also da wird dann schon aus diesem Begriff deutlich, also worum es im Dschihad nicht zuletzt ging. Also im islamischen Herrschaftsbereich hat sich dann für die Monotheisten, für die anderen monotheistischen Religionen, für die Völker der Schrift ein Sonderstatus herausgebildet. Sie standen nicht wie die Heiden vor der Wahl zwischen Konversion und Tod, sondern sie konnten durch einen Schutzvertrag ihr Leben retten. Also dieser Schutzvertrag ist die sogenannte Dhimma. Wie Dhimma ausgesprochen, wie das englische TH am Anfang. Und diejenigen, die sich diesem Schutzvertrag unterwarfen, waren die sogenannten Dhimmis. also das türkische Wort, also für Zimmer gibt es auch ein türkisches Wort, das ist Raya, das ist halt einfach das türkische Synonym für das arabische Zimmer. Dieser Schutzvertrag wird halt vielfach auch als Beispiel für die ungeheure islamische Toleranz angeführt. Aber es war tatsächlich was, nur Toleranz. Also die Dhimmis hatten keinerlei Rechte, sondern sie wurden einfach nur geduldet und sie waren massiv diskriminiert und benachteiligt gegenüber den Moslems. Also nur ein paar Beispiele für diese Benachteiligungen. Sie mussten also erstmal eine spezielle Schutzsteuer zahlen, die Jizya. Ihr Schwur galt nichts gegenüber dem Schwur eines Moslems. Sie durften keine edlen Reittiere benutzen. Sie durften keine Waffen tragen und sie durften keine öffentlichen Ämter bekleiden. Also es gab, dass sie keine öffentlichen Ämter bekleiden durften. Da gab es auch Ausnahmen. Das hing immer vom Wohl und Wehe der jeweiligen Herrscher ab. Es gab tatsächlich islamische Herrscher, die sehr tolerant waren, aber das war immer eine Willkürsache. Es gab keinerlei einklagbare Rechte. Also im Jemen zum Beispiel mussten noch bis ins 20. Jahrhundert hinein Moslems, die einem Also mussten, im Jemen mussten also Juden, die einem Moslem begegnet sind, zum Beispiel von ihrem Esel absteigen. Und unter dem Dhimmi-Status durften Juden auch keine neuen Gotteshäuser bauen. Also in einigen Bereichen durften sie ihre Gotteshäuser nicht mal renovieren. Und was auch entscheidend ist, also die Dhimma, dieser Schutzvertrag konnte von den muslimischen Herren ohne weiteres jederzeit aufgekündigt werden. Das war eine extreme Benachteiligung. Es gab also in vielen Reichen, vielen islamischen Bereichen auch Kleidervorschriften für Dhimmis. In Bagdad zum Beispiel mussten Juden einen gelben Flicken tragen. Also das kommt euch vielleicht bekannt vor. Also das ist eine Sache, die dann historisch, also auch noch eine lange Spur gezogen hat. Aber diese spezielle Kennzeichnung für Juden, die gab es schon in großen Teilen des islamischen Herrschaftsbereichs schon im 11. Jahrhundert. Was auch noch wichtig ist, dass diese Dhimmis keine Minderheiten waren. Sie bildeten zunächst in den ersten Jahrhunderten des Islam die Bevölkerungsmehrheit. Sie waren also keine diskriminierten Minderheiten, sondern sie waren tatsächlich diskriminierte und unterworfene Mehrheiten. Ja, dieser, gut, ich komme jetzt ein bisschen, nähere ich mich der Neuzeit. Dieser Dhimmi-Status, der dauerte an bis ins 19., 20. Jahrhundert in diesem engeren Sinne. Im 19. Jahrhundert wurde er im Osmanischen Reich unter Druck aufgehoben, unter internationalem Druck. In arabischen Ländern wurde der Dhimmi-Status dann im 20. Jahrhundert gelockert. Ja, gut. Zu dem Osmanischen Reich gehörte halt damals der größte Teil der arabischen Welt, einschließlich Palästina. Das war alles das türkische Großreich. Wichtig ist, dass in den arabischen Ländern und in Palästina immer durchgehend Juden gelebt haben. Also die sind nicht einfach dahin zurückgekehrt, sondern die haben als Minderheiten immer durchgehend dort gelebt. Seit dem Ende des letzten jüdischen Königreichs, infolge der Römerherrschaft. Und in Jerusalem, das ist auch ziemlich viel zu wenig bekannt, haben Juden also so gut wie immer die Bevölkerungsmehrheit gebildet. Es kam dann in Palästina im 19. Jahrhundert, ab dem 19. Jahrhundert, zu einer verstärkten Einwanderung wegen Pogromen und Antisemitismus in Europa. Also vor allem im Zarenreich gab es massive Pogrome, massive Judenverfolgungen. Dann hat also gegen Ende des 19. Jahrhunderts in ganz Europa der Antisemitismus massiv zugenommen. In Frankreich gab es die sogenannte Dreyfus-Affäre, ist wohl einigen bekannt. Also Dreyfus war ein französischer Offizier jüdischer Herkunft. Der wurde dann also vollkommen grundlos der Spionage für Deutschland bezichtigt und eine stark antisemitisch geprägte Kampagne wurde gegen ihn entfacht und der wurde dann zur Verbannung auf die berüchtigte Teufelsinsel verurteilt. Er ist dann später rehabilitiert worden, aber diese Dreyfus-Affäre war halt also eine Art brennglasartige Kulmination des Antisemitismus in Europa. Den Prozess gegen Dreyfus hat damals ein jüdischer österreichischer Journalist beobachtet. Das war Theodor Herzl, der bis dahin ein Anhänger der jüdischen Assimilation war. Und Herzl hat vor allem infolge des Dreyfus-Prozesses seine Auffassung geändert, war der Meinung, dass Juden halt in den europäischen Ländern keine Chance haben, sondern eine eigene Heimstatt benötigen. Und Herzl wurde dann der Begründer des modernen Zionismus. Er hat das Buch Der Judenstaat geschrieben. Zionistische Strömungen gab es schon vorher, aber Zionismus im modernen Sinne geht im Wesentlichen auf Theodor Herzl zurück. In Basel fand dann, ist ja auch weitgehend bekannt, 1897, habe es hier sogar falsch stehen, aber 1897 fand der erste Zionistenkongress statt, dann ganz vehement halt ein Staat, eine Heimstatt für die Juden gefordert wurde. Ja, gut. Das ist dann halt, dann durchaus auch eine realistische Chance hat sich eröffnet, also infolge des Ersten Weltkriegs, das mit Deutschland verbündete Osmanische Reich halt zerschlagen wurde. Palästina gehörte, wie gesagt, zum Osmanischen Reich. Die Briten haben dann nach dem Ersten Weltkrieg ein sogenanntes Palästina-Mandat bekommen. Also sie waren provisorisch für die Verwaltung Palästinas zuständig. Großbritannien hatte also da erstmal das Sagen im Auftrag des Völkerbunds, also der Vorläuferorganisation der UNO. Und es war auch der britische Außenminister Balfour, der bereits 1917 in einer Erklärung festgestellt hat, dass den Juden ein eigener Staat, also eine Heimstatt zusteht. Das ist die berühmte Balfour-Deklaration. Gut, also er hat diese Erklärung ist vom 2. November 1917. Es gab damals auch, als Balfour diese Erklärung formuliert hat, gab es große Feierlichkeiten, an denen auch zahlreiche Araber teilgenommen haben. Also was auch interessant ist, dass damals die Balfour-Deklaration, diese Forderung nach einer jüdischen Heimstatt in der arabischen Welt, weitgehend auf Sympathie stieß. Also das ist anders, als es die sogenannten Freunde Palästinas haben wollen, sind die Araber nicht von Natur aus antizionistisch und judenfeindlich. Es war so Tsiva Pascha, der spätere ägyptische Premierminister, hat sogar an den Feierlichkeiten zur Balfour-Deklaration teilgenommen. Ich habe eben schon das britische Palästina-Mandat angesprochen, dass Großbritannien halt die provisorische Verwaltung Palästinas übertragen wurde. Also dieses Mandat trat 1922 in Kraft. Es wurde halt die Zuteilung, der Beschluss des Völkerbundes, dass Großbritannien dieses Mandat bekommt, es stammt von 1920, aber in Kraft trat es 1922. Es gab aber dann 1920 bereits in Palästina erste Pogrome gegen Juden, die von Arabern ausgingen. Es gab halt eine extrem antijüdische Strömung in Palästina, also nicht von allen palästinensischen Arabern getragen wurde, sondern vor allem von einem ganz bestimmten Clan angefacht worden. Das war der sogenannte Husseini-Clan. Das war also und der, der Kopf, also dieser, dieses Clans, also der halt der hauptverantwortlich war, das war Amin al-Husseini, der auch ein Offizier der osmanischen Armee war, also damals auch im Ersten Weltkrieg an der Seite Deutschlands gekämpft hat. Es gab also diese Pogrom 1920 in Jerusalem und das Militär, das britische Militär hat da nicht eingegriffen. Im Gegenteil, Juden, die Selbstverteidigungsmilizen gebildet haben, wurden damals verhaftet. Und infolgedessen wurde dann auch von jüdischen Milizen die Haganah, ein Selbstverteidigungsband, gegründet. Das war dann letztlich also auch später eine der Vorläuferorganisationen der israelischen Armee. Gut, anschließend wurde dann dieser Amin al-Husseini doch von den Briten verhaftet, aber die britische Polizei war es, die ihm dann zur Flucht verholfen hat und konnte dann 1921 bereits zurückkehren in das britische Mandatsgebiet Palästina. Die Briten haben ihn dann, also er war damals erst 26 Jahre alt, die Briten haben ihn dann zum Großmufti von Jerusalem auf Lebenszeit ernannt. Und der Großmufti von Jerusalem, das ist in dem ganz Palästina und angrenzenden Gebieten, bedeutet diese Funktion, es ist die Funktion des obersten islamischen Rechtsgelehrten, der also für alles zuständig ist, Auslegung der Scharia, Fatwas, also die oberste islamische Autorität, also wurde von den Briten ernannt, übrigens gegen den Widerspruch des Hohen Muslimischen Rates, das damals eigentlich zuständige Gremium. Jo, er hat seine Position gut ausgenutzt. 1921 gab es die nächsten anti-jüdischen Unruhen. Und 1929 gab es dann wieder einen Pogrom in Jerusalem, der dann auch auf benachbarte Gemeinden übergegriffen hat. Also in den, es gab also Pogrome in den jüdischen Gemeinden Safed und Hebron, die von alteingesessenen Juden bewohnt waren, orthodoxe Juden, die mit dem Zionismus überhaupt nichts zu tun haben. Also das kann man auch beim besten Willen dann nicht mehr als Widerstand gegen die zionistische Einwanderung begreifen, sondern das waren also eindeutig antisemitische Pogrome, die halt die alteingesessenen orthodoxen, nicht-zionistischen Juden betrafen. Also damals, 1929, gab es auch ein arabisches, wurden arabische Flugblätter verteilt und in einem dieser Flugblätter war dann zu lesen: O Araber, vergesst nicht, dass der Jude euer schlimmster Feind ist und von jeher der Feind eurer Vorfahren war. Ja, dieser Mufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, hat sich dann ab 1933, also als in Deutschland die Nazis die Macht ergriffen haben, hat er sich gleich den Nazis angebiedert. Aber die Nazis wollten zunächst mit ihm nichts zu tun haben, weil sie sich damals mit den Briten noch nicht verderben wollten. Es gab dann auch angezettelt von dem Mufti von Jerusalem 1936 einen Generalstreik gegen die zionistische Einwanderung. Dieser Generalstreik hat sich dann weiterentwickelt zu einem Bürgerkrieg mit pogromartigen Unruhen. Hat dann 3 Jahre gedauert. Also 1937 gab es dann von Seiten der Briten einen ersten Teilungsplan für Palästina, also die Bestrebungen, Palästina in den arabischen und jüdischen Teil aufzuteilen. Das war, der stammte von der sogenannten Peel-Kommission. Und da haben dann 1937 auch die Nationalsozialisten gemerkt, dass hier die für sie halt die Gefahr besteht, dass ihr Hauptfeind, das Weltjudentum, einen eigenen Staat bekommt. Und 1937 haben die Nazis dann auch diesen Aufstand des Mufti und seiner Schergen mit Geld und Waffen massiv unterstützt. Also gab es dann ab 1937 eine direkte Kollaboration zwischen den antijüdischen palästinensischen Arabern und den Nazis. Allerdings wurde dieser Aufstand dann 1939 niedergeschlagen und interessanterweise von der britischen Armee, von jüdischen Milizen und auch von arabischen Milizen. Also es gab halt damals in Palästina also eine breite prozionistische Strömung, auch unter den palästinensischen Arabern, die dann gegen die antizionistischen Araber auch mit Gewalt vorgegangen sind. Also die rotzionistischen Araber wurden hauptsächlich dann von einer anderen Großfamilie, den Naschashibis, halt repräsentiert, die dann in heftiger Rivalität zu dem Husseini-Clan, also zum Clan des Mufti gehörten. In der Folge hat sich dann dieser Mufti von Jerusalem, der Amin al-Husseini, auch an einem pro-deutschen Putsch im Irak beteiligt, das war 1941. Dieser Putsch wurde aber erfolgreich niedergeschlagen, aber in der Folge gab es dann in Bagdad ein Pogrom gegen Juden mit 180 Toten. Amin al-Husseini ist dann 1941 nach Berlin geflüchtet. Von Berlin aus hat er dann, also halt mit massiver Unterstützung halt, nicht nur protegiert, sondern massiv unterstützt von Nationalsozialisten, Radioansprachen auf Arabisch gehalten, die dann in die arabische Welt ausgestrahlt wurden. Er hat dann unter anderem 1943 in einer Radioansprache gesagt, tötet die Juden, wo immer ihr sie findet, das ist zu Allahs Wohlgefallen. Der Mufti hat dann auch in einem Papier die Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Nationalsozialismus auch ausdrücklich hervorgehoben. Kann ich auf Wunsch also später auch noch ein paar Beispiele vorlesen, aber gehe jetzt mal weiter. Also, es wird halt immer wieder gesagt, also diese Kollaboration zwischen Mufti und Nationalsozialisten ist ja bekannt. Es wird immer wieder auch gerade von, bekomme ich aus Palästinensischen, von Palästinensern zu hören oder auch von antiimperialistischen Linken wird gesagt, der Mufti hat halt, es war halt ein taktisches Bündnis, weil er gegen die Briten war, so nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Feind. Aber das ist also einfach eine Geschichtslüge. Also der Mufti fühlte sich auch der nationalsozialistischen Ideologie sehr nahe, hat das auch ausdrücklich betont. Und er war selbst auch SS-Mitglied. Also er war SS-Mitglied, also das sieht nicht gerade nach einem taktischen Bündnis aus. Und er hat dann auch für die Nationalsozialisten in Bosnien zwei Waffen-SS-Divisionen zusammengestellt, organisiert. Also die berüchtigste ist halt die bosnisch-muslimische Waffen-SS-Division Hanča. Und der Mufti war halt auch aktiv am Holocaust beteiligt, also hat auch dafür gesorgt, dass Juden umgebracht wurden. Also ein Beispiel, also Himmler wollte beispielsweise 5.000 jüdische Kinder freilassen im Austausch gegen 20.000 deutsche Kriegsgefangene. Und da hat der Mufti interveniert, hat gemeint, das geht so nicht und hat dafür gesorgt, dass diese Kinder ermordet wurden. Also er war ganz direkt am Holocaust beteiligt. Gut. Ja, also der Kreis um den Mufti von Jerusalem bildete eine der Wurzeln des heutigen islamischen, des modernen islamischen Antisemitismus. Die zweite Strömung, die Pate stand für den modernen islamischen Antisemitismus, kommt aus Ägypten. Das sind die sogenannten Muslimbrüder. Zunächst mal gab es ja in Ägypten, ich habe schon gesagt, dass also in der arabischen Welt zunächst für die Zionisten große Sympathien gab. Und Ziwa Pascha, der bereits erwähnte ägyptische Ministerpräsident, der ist sogar gegen Palästinenser, die gegen die Balfour-Deklaration demonstriert haben, 1925 massiv vorgegangen. Ja, gut, aber damals gab es halt, eine anti-islamisch-fundamentalistische, anti-jüdische Strömung, die ist dann in der Gründung der Muslimbrüder kulminiert. Die Muslimbrüder hat 1928 Hassan al-Banna gegründet. Und, dessen Enkel heißt Tariq Ramadan, ist also so der Anlass für diese Tagen. Also Tariq Ramadan ist der Enkel von dem Gründer der Muslimbrüder Hassan al-Banna. Also was wollten die Muslimbrüder? Sie wollten sich zurückbesinnen auf den Urislam. Sie waren eine populistische politische Bewegung. Sie haben Wohltätigkeitsorganisationen, Einrichtungen gegründet, so unter anderem Krankenhäuser und Schulen. Und sie waren auch eindeutig revolutionär orientiert, also auf Umsturz aus. Und sie waren internationalistisch, also sie haben angestrebt, also eine islamistische Internationale. Also mit der Muslimbruderschaft wurde auch der moderne politische Islam im engeren Sinne geboren. Also das, was man im engeren Sinne als Islamismus nennt, da ist die Urorganisation, die 1928 gegründete Muslimbruderschaft. Also ihre Ziele waren eine Staatsordnung auf der Basis von Scharia und Kalifat, und abgesehen von den Juden betrachteten sie als ihren Hauptfeind die kommunistische Partei. Also das stört aber heutige antiimperialistische Linke. Heutige antiimperialistische Linke werden dadurch nicht daran gehindert, mit den Nachfolgeorganisationen der Muslimbruderschaft zu kooperieren. Das ökonomische Programm der Muslimbruderschaft war auf die Abschaffung des Zinses ausgerichtet gegen das Finanzkapital. Sie haben also auch die für die antisemitische Struktur charakteristische Trennung zwischen raffendem und schaffendem Kapital vollzogen. Und sie führten einen kulturellen Kampf gegen alle sinnlichen Versuchungen. Also ihr Ziel war die Wiederherstellung der männlichen Dominanz. Und sie haben dann auch den Dschihad ausdrücklich in den Mittelpunkt ihrer Ideologie gestellt. Also Hassan al-Banna hat zum Beispiel den Dschihad in einem Aufsatz 1938 propagiert mit dem bezeichnenden Titel Die Todesindustrie. Was auch interessant ist, dass die Muslimbrüder ganz klar erklärt haben, dass der Dschihad nicht aus Verzweiflung geführt wird, also auch nicht gegen Elendsverhältnisse zu kämpfen. Also der Dschihad darf nicht geführt werden für materielle Verbesserungen. Er wird nicht aus egoistischen Zielen geführt, sondern halt als Kampf für die Wiederherstellung von Scharia und Kalifat. Es wird immer wieder angeführt, dass es ein Standardargument, dass Islamisten und islamische Terroristen deswegen so stark sind, weil sie gedemütigt sind, weil sie sich aus einer Masse verelendeter und unterdrückter Menschen rekrutieren. Also das ist schon also von der Gründungsgeschichte des modernen Islamismus her Unsinn, weil die halt, wie gesagt, ausdrücklich propagieren, dass Kampf gegen materielles Elend nicht das Ziel des Dschihad ist. Tja, weil der absolute Feind der Dschihadisten, der frühen Dschihadisten, also der frühen islamistischen Dschihadisten, der Muslimbrüder, waren erklärtermaßen nicht die Briten als Kolonialmacht, sondern das waren die nach Palästina einwandernden Juden. Das war der Hauptfeind, neben den Kommunisten. Ja, das ägyptische Regierung, die damals halt pro-zionistisch eingestellt war, ist gegen die Muslimbrüder vorgegangen. Es gab 1929, gab es in Ägypten auch eine Zensur gegen alle antizionistischen und antijüdischen Presseartikel. Es gab nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland gab es massive Boykottaktionen gegen die Nazis damals. Deutsche Produkte wurden boykottiert. Die Aufführung deutscher Filme in Kairoer Kinos wurde militant verhindert. Damals lebte in Ägypten auch Alfred Hess, Bruder von Rudolf Hess, der hat dort in Kairo eine NSDAP-Gruppe aufgebaut. 1926 NSDAP-Aufbauorganisation Ägypten. Und hat damals in Ägypten eine Schrift, die Judenfrage in Deutschland, verbreitet. Er ist dann von einem jüdischen Ägypter verklagt worden. Also es sah dann für die Nazis in Ägypten gar nicht gut aus. Aber Problem war, dass die Deutschen einen... Nase läuft. Ja, die... Gut, die Nazis, das nationalsozialistische Deutschland hatte gegen Ägypten Druckmittel in der Hand. Das Ägypten hatte als Hauptexportprodukt Baumwolle, waren unbedingt wirtschaftlich darauf angewiesen und die Nazis haben dann mit dem Baumwollboykott gedroht und das Ganze hat dann doch zu einem Kurswechsel in Ägypten mit beigetragen. Also in Palästina ist damals infolge der nationalsozialistischen Herrschaft die Zahl der jüdischen Einwanderer dramatisch angestiegen. Es hat, wie ich schon gesagt, also gab es dann 1936 diesen antisemitischen Aufstand. Und damals gab es dann im Zusammenhang mit diesem Aufstand, um diesen zu unterstützen, auch eine Solidaritätskampagne der Muslimbrüder. Die gewannen halt in Ägypten dann zunehmend an Einfluss. Ihre Mitgliederzahl betrug 1936 noch 800. Und bis 1938 war die Mitgliederzahl von 800 auf 200.000 gestiegen. Sie haben dann also für die Aufständischen Spendensammlungen gemacht, haben Boykottaktionen organisiert, Demonstrationen. Und sie haben dann den Kampf in Palästina selber auch ideologisch flankiert. Sie haben also den Dschihad, als den sie den Kampf in Palästina ansahen, religiös halt damit begründet, dass halt die Juden halt die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem, den drittwichtigsten heiligen Ort des Islam, halt sich unter den Nagel reißen. Sie haben dann die Muslimbrüder infolge im Rahmen dieser Solidaritätskampagne auch 1938 in Kairo eine sogenannte islamische Parlamentarierkonferenz zugunsten von Palästina abgehalten. Bei dieser Parlamentarierkonferenz haben die Muslimbrüder den Ordnungsdienst gestellt und dort wurden dann auch so wunderbare Schriften wie Mein Kampf und die Protokolle der Weisen von Zion verbreitet. Novum bei dieser Parlamentarierkonferenz war noch, dass also erstmalig auf so einer Antisemitenkonferenz der ägyptische Premierminister eine Rede hielt. Es war damals nicht mehr Tziva Pascha, sondern sein Nachfolger. Also da hat auch auf Regierungsebene gab es dann also einen entscheidenden Umschwung. Okay. Gut, das waren die beiden also Hauptströmungen, die dann zum modernen islamistischen Antisemitismus geführt haben, die Mufti von Jerusalem und Co. und die Muslimbrüder. Gut, wie ging es dann weiter? Also die Nationalsozialisten haben ja dann doch eins aufs Dach gekriegt, wenn auch zu spät, und haben den Zweiten Weltkrieg wurde halt das Nazi-Regime zerschlagen. Dann sah es auch nicht mehr gut aus für ihre Freunde wie den Mufti. Also der ist dann nach 1945, er konnte dann halt nicht mehr in Berlin bleiben. Er ist 1945 in die Schweiz geflüchtet, wurde dann an Frankreich ausgeliefert, aber war in Frankreich dann auch Franzosen und die anderen Westmächte wollten sich halt mit der arabischen Welt nicht verderben. Also sie haben dann den Mufti ausreisen lassen. Er bekam dann 1946 Asyl in Ägypten. Die Muslimbruderschaft verteidigte ihn gegen jede Kritik und er war ja eigentlich also belastet, nicht mehr tragbar. Er hätte ja eigentlich nach Nürnberg gehört vor das Kriegsverbrechertribunal, aber die Muslimbrüder haben ihn gegen jede Kritik verteidigt. Dann haben die Muslimbrüder in Palästina 1945 ihre erste Zweigstelle gegründet. 1947 gab es bereits 25 Zweigstellen der Muslimbruderschaft in Palästina und die hatten dann, 1947 hatten die Muslimbrüder in Palästina bereits 20.000 Mitglieder. Der Mufti von Jerusalem wurde dann von den Muslimbrüdern zum symbolischen Vorsitzenden der Muslimbrüder in Palästina ernannt und er wurde der Stellvertreter Albanas, also im ägyptischen Asyl. Ja. Gut. Am 29. November 1947 war es dann endlich soweit, dass die UNO beschlossen hat, dass Palästina geteilt werden soll in einen arabischen und einen jüdischen Staat. Also diesen Teilungsplan, die Vorbereitung dieser Teilung wurde von den palästinensischen Arabern boykottiert. Das Vorbereitungskomitee war das UN Special Committee on Palestine. Das wurde von den Arabern, von den antizionistischen Arabern, deren Kopf nach wie vor der Mufti von Jerusalem war, boykottiert. Die dann haben schon bevor der Teilungsplan am 29. November beschlossen wurde, hat die Muslimbruderschaft ein erstes Bataillon von Kriegsfreiwilligen nach Palästina geschickt. Der Teilungsplan wurde von der UNO mit überwältigender Mehrheit angenommen. Die Juden haben ihn akzeptiert und die arabischen Staaten und die Palästinenser, die Mehrheit der Palästinenser, die Mehrheit der Araber Palästinas haben den Teilungsplan abgelehnt. In Ägypten gab es Demonstrationen gegen den Teilungsplan, gab da Mord und Totschlag, also Araber, die für die Teilung waren, wurden also auf Geheiß des Mufti ermordet. Aber gut, die arabische Welt wollte die Teilung nicht, wollte damit also letztlich auch keinen arabisch-palästinensischen Staat. Sie wollten halt ganz Palästina, sie wollten die Juden raushaben. Die Juden, die Zionisten, die Juden Palästinas, die die Teilung akzeptiert haben, haben dann am 14. Mai 1948 die Gründung Israels ausgerufen. Das 14. Mai 1948 ist das Gründungsdatum Israels. Und in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai haben dann mehrere arabische Staaten, also den jungen Staat Israel, angegriffen. In derselben Nacht gab es dann also in Kairo auch Massenverhaftungen ägyptischer Juden. Aber Israel konnte diesen Krieg für sich entscheiden. Der war dann im Januar 1949 zu Ende und damit war Israel erstmal Fakt. Die Muslimbrüder selbst sind in Ägypten auch unter Beschuss geraten. Sie wurden 1948 vorübergehend verboten, also nicht, weil die ägyptische Regierung plötzlich islamkritisch geworden wäre, sondern es waren halt einfach Rivalen. 1952 ist aber dann ein ehemaliger Muslimbruder durch einen Putsch an die Macht gekommen. Das war Gamal Abdel Nasser, das ist ein ehemaliger Muslimbruder, der dann durch einen Putsch die Macht in Ägypten übernommen hat. Nasser war von vornherein halt, was ja aus seiner Herkunft auch verständlich ist, ein wütender Antisemit. Er hat also die Protokolle der Weisen von Zion hat er propagiert und er war Holocaustleugner. Er hat den Holocaust auch ausdrücklich in einem der bekanntesten deutschen antiimperialistischen Blätter propagiert. Das war 1964, 1964 hat Nasser in der Deutschen Nationalzeitung den Holocaust geleugnet. So. Gerhard Frey ist euch ja sicher ein Begriff dessen. Also im deutschen Nazi-Blatt leugnet Nasser 1964 den Holocaust. Ja, gut, er hat dann Nasser hat dann halt versucht, 1967 Israel aus der Welt zu schaffen. Im Bündnis wieder mit arabischen Armeen. Er hat mit arabischen Armeen anderer Länder hat zunächst den Suezkanal und den Golf von Aqaba gesperrt, Truppen auf dem Sinai zusammengezogen und hat die Vernichtung Israels ganz eindeutig angekündigt. Und Israel ist aber ihm zuvor gekommen, hat dann durch einen Präventivschlag, den sogenannten Sechstagekrieg, dann seine Existenz gesichert. Und die Niederlage der arabischen Armeen, Ägyptens und der anderen arabischen Armeen, wurde halt damals auch als Demütigung empfunden. Eine Schlussfolgerung von Nasser damals war, also die Araber hätten ja eigentlich von ihrer Stärke gar nicht verlieren können. Und dann, dass sie trotzdem verloren haben, dann, das kann nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Dahinter muss dann halt das gesamte Weltjudentum gestanden haben. Das war seine Schlussfolgerung. Außerdem war das Ganze eine Strafe Gottes für die Abweichung der Araber vom rechten islamischen Weg. Also da ist dann wieder so der alte Muslimbruder durchgekommen. Okay. damals infolge des Sechstagekrieges wurden halt unter anderem auch, also gut, Sinai-Halbinsel wurde besetzt, das Westjordanland wurde besetzt und der Gazastreifen, also die gehören, die heutigen autonomen Palästinensergebiete wurden damals halt von Israel besetzt. Interessant ist ja, dass das Westjordanland damals vor dem Sechstagekrieg von Jordanien besetzt war und der Gazastreifen zu Ägypten gehörte. Interessanterweise hat damals niemand Bestrebungen verspürt, im Westjordanland und im Gazastreifen einen Palästinenserstaat zu gründen. Die Bestrebungen kamen erst auf, nachdem Israel diese Gebiete besetzt hatte. Ja, gut. Ja, ich komme jetzt mal zu den heutigen Palästinenserorganisationen. Das ist ja vor allem die PLO und deren dominierende Organisation Al-Fatah. Die sind also dann in der damaligen Zeit sind die entstanden, also in der Zeit nach der Unabhängigkeit Israels. Al-Fatah ist 1959 gegründet worden. Und als eine Art Gegenorganisation zur Al-Fatah zunächst ist 1984 die PLO gegründet worden. Wobei die PLO dem Mufti von Jerusalem damals also viel zu lasch war. In ihrer ersten Charta hat übrigens also wie gesagt, PLO ist 1964 gegründet worden, als die heutigen Palästinensergebiete noch gar nicht existiert haben, als die noch gar nicht von Israel besetzt waren. Ja, was wollte die PLO befreien? Das hat sie in ihrer ersten Charta ganz klar erklärt. Die PLO hat ausdrücklich erklärt, sie will ganz Palästina befreien. Das heißt, und ganz Palästina ist halt das heutige Israel. Das stand in der ersten PLO-Charta ganz eindeutig drin. Gut, 1967 hat sich dann die Lage geändert und Fatah hat sich dann in der Folge des Sechstagekrieges auch der PLO angeschlossen und wurde dann die dominierende Organisation. Arafat wurde dann, schon ziemlich lang gebraucht. Arafat wurde dann 1969 Vorsitzender der PLO. Okay, ich kürze jetzt ein bisschen ab. Okay. Gut, vielleicht noch Nassers Nachfolger in Ägypten wurde als Präsident wurde Anwar al-Sadat, auch ein ehemaliger Muslimbruder, der Sadat hat sich dann schließlich den Realitäten ein Stück weit gebeugt, hat mit Israel Frieden geschlossen, musste das mit dem Leben bezahlen. Er ist dann schließlich von Islamisten ermordet worden. Und also der Friedensvertrag hat immerhin zur Folge gehabt, dass Israel einen Teil der besetzten Gebiete zurückgegeben hat. Also Sinai-Halbinsel ging an Israel zurück. Was auch noch wichtig ist, dass Israel ursprünglich auch angeboten hatte, alle besetzten Gebiete zurückzugeben gegen einen Friedensschluss. Aber das wurde von Nasser abgelehnt. Also es gab das sogenannte ein dreifaches Nein: Nein zum Frieden mit Israel, Nein zur Anerkennung Israels und Nein zu Verhandlungen mit Israel. Also die Gebiete, also die Israel, ich meine, kurz nach dem Sechstagekrieg, also bestand halt die Möglichkeit, hat Israel angeboten, alle besetzten Gebiete zu räumen, aber es waren halt vor allem Nasser, der das verhindert hat. Ja, gut. Ja. Gut, eine andere, neben der PLO, wichtige Organisation wäre dann die Hamas. Also ich nehme noch kurz auf die Hamas ein. Das ist nämlich, die ist nämlich entstanden als der palästinensische Zweig der Muslimbruderschaft. Gegründet wurde die Hamas 1987 während der ersten Intifada. Sie hat dann während der ersten Intifada, also auch vorübergehend, die Dominanz innerhalb der palästinensischen Nationalbewegung gewonnen. Also und diese Hamas, also der palästinensische Zweig der Muslimbruderschaft, hat also im Sommer 1988 dann auch eine eigene Charta verabschiedet, die ganz dezidiert antisemitisch ist. Dort beruft sich die Hamas auf die Protokolle der Weisen von Zion und verbreitet die typischen antisemitischen Verschwörungstheorien, also nach denen die Juden hinter der französischen Revolution standen, die Juden standen hinter der kommunistischen Revolution, sie standen hinter der Gründung der UNO und des Weltsicherheitsrates und ja, es gibt keinen Krieg, der nicht die Handschrift der Juden trägt. Was auch in der Charta der Hamas steht, also für, Zitat, für das palästinensische Problem gibt es keine Lösung außer dem Heiligen Krieg. Initiativen, Resolutionen und internationale Konferenzen sind reine Zeitverschwendung. Also hier erklärt die Hamas in ihrer Charta ganz, ganz eindeutig, dass sie jegliche Verhandlungen, jede Friedenslösung bis auf alle Zeit ablehnt. Ein anderes Zitat aus der Charta: Das jüngste Gericht wird nicht kommen, bevor die Moslems die Juden bekämpfen. Dann werden die Juden sich hinter Felsen und Bäumen verstecken. Aber die Felsen und Bäume werden rufen: O Moslem, ein Jude versteckt sich hinter mir, komm und töte ihn. Es geht also der Hamas auch nicht einfach nur darum, die Juden aus dem Nahen Osten zu vertreiben, sondern Gegner ist erklärtermaßen der Weltzionismus, das Weltjudentum. Ja, gut. Israel hat dann also als Hamas begann halt ihre Aktivitäten in der ersten Intifada. Und nachdem sie dann die Hamas dann 1989 einen israelischen Soldaten ermordet hat, hat Israel die Hamas verboten. Es gibt halt das Gerücht, aber das kann man ruhig in den Bereich der Fabel verweisen, dass Israel ursprünglich die Hamas gefördert hat als Gegengewicht gegen die PLO. Aber das ist wirklich also ein Gerücht. Also der wahre Kern davon ist, dass es die Hamas eine Vorläuferorganisation der Hamas. Die sogenannte Islamische Sammlung wurde 1973 gegründet. Das war aber keine terroristische Organisation. Also die, deswegen, weil die nicht terroristisch waren, ist diese Vorläuferorganisation halt von Israel geduldet worden. Wie Israel aber auch PLO-nahe Organisationen geduldet hat, die keine Gewalt angewandt haben. Aber sobald die Hamas angefangen hat, die spätere Hamas angefangen hat, gewalttätig zu werden, ist Israel auch massiv dagegen vorgegangen. Also wenn ihr das hört, dass Israel die Hamas als Gegengewicht der PLO ursprünglich unterstützt hat, ne, dann ist das, könnt ihr das ruhig in den Bereich der Fabel verweisen. Tja, gut. Okay. Aber gut, jetzt lang genug, ich kann jetzt auf die neuere Entwicklung jetzt, Libanon-Krieg und Krieg in Gaza, vielleicht soll ich darauf noch eingehen oder soll man gleich in die Diskussion einsteigen? Vielleicht, also ich gehe da noch kurz auf die neuere Entwicklung ein, also gab also auf die Entwicklung im Gaza-Streifen jetzt in den allerletzten Jahren, also ist halt die Israel hat sich ja aus dem Gazastreifen zurückgezogen und daraufhin hat sich der Raketenterror der Hamas halt intensiviert. Bis gab halt einen Waffenstillstand, also eine Waffenruhe im Gazastreifen 2008, der von der Hamas und von anderen islamistischen Gruppen im Gazastreifen immer wieder gebrochen wurde. Also Israel wurde halt mit Raketen beschossen und bis halt die israelische Armee keine andere Wahl mehr hatte, als keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat, als dann dagegen vorzugehen. Also kam dann halt, wie ihr ja wisst, zum Jahreswechsel Dezember, Januar zum Krieg, zum Einmarsch Israels, zu Luftangriffen und dann auch Einmarsch im Gazastreifen. Es gab dann halt von Seiten der Hamas, also die Propaganda, dass Israel ohne Rücksicht auf Verluste Zivilisten umbringt, also Frauen und Kinder ermordet, Kindergärten, Schulen angreift, Krankenhäuser, aber was vielleicht wichtig ist, ne, dass die in dem Zusammenhang, dass die Hamas auch systematisch Kindergärten, Krankenhäuser, Moscheen als Waffen- und Raketendepots benutzt hat, also daraus auch überhaupt keinen Hehl gemacht hat. Also die geben das zu und rechtfertigen das, ne, bauen ihre Abschussrampen in Wohngebieten auf, was übrigens ein eindeutiger Verstoß auch gegen die Genfer Konvention ist, die halt Kriegsparteien dazu verpflichtet, sich möglichst fern von Zivilisten zu halten. Ja, und dann als gut. Und infolgedessen gab es halt, hat der israelische Angriff auch jede Menge zivile Opfer gefordert, wobei die Zahlen aber halt doch deutlich geringer sind als in der palästinensischen Propaganda behauptet. Aber ist, wie gesagt, also der Grund dafür ist, dass die Hamas systematisch ihre Depots und Abschussrampen in Wohngebieten aufbaut und von da aus auch Israel angreift. Vielleicht dazu kommt noch, dass zum Teil auch dann diese Abschussorte dann mit Sprengfallen versehen wurden, dass bei israelischen Gegenschlägen dann auch von der Hamas selbst angebrachter Sprengstoff explodiert ist und letztlich die zivilen Opfer im Wesentlichen auf das Konto der Hamas gehen. Israel hat in diesem Krieg also sogar die Zivilbevölkerung gewarnt, also einmal durch Handyanrufe, aber auch auf Aufforderung von Hamas-Terroristen, also um die Israelis Hamas hat Zivilisten aufgefordert, um die Israelis von Angriffen abzuhalten, auf die Dächer ihrer Häuser zu steigen. Und da sind die Israelis halt auch hingegangen und haben erstmal auf die Dachkanten geschossen, um die Leute vorzuwarnen, also um sie dazu zu bringen, die Dächer zu verlassen. Also Israel hat alles dafür getan, also die Zahl der zivilen Opfer halt möglichst gering zu halten. Also das dazu. Also es ist, mein bekanntestes Beispiel war halt also die UNO-Schule in Jabalia, wo Flüchtlinge untergebracht haben, die von Israel halt beschossen wurden. Aber das war also ein typisches Beispiel, also dass es sich dabei also um eine Operationsbasis der Hamas gehandelt hat. Wobei vielleicht noch wichtig ist, dass diese Schule halt betrieben wird von palästinensischen Flüchtlingshilfswerk der UNO, also die diese UNO-Institution, es gibt also eine Flüchtlingsorganisation, die speziell nur für Palästinenser da ist, von der UNO. Es gibt zwei Flüchtlingshilfswerke, ein allgemeines und eines, das nur für die Palästinenser da ist. Also eins für alle übrigen Flüchtlinge und eins nur für die palästinensischen Flüchtlinge. Und Hilfswerk der UNO für Palästinenser ist bekannt dafür, dass die also ausgesprochen anti-israelisch orientiert sind, also, und auch ein Großteil der Mitarbeiter aus Palästinensern besteht. Also die sind also eine UNO-Institution, die alles andere als neutral ist und da natürlich auch in ihrer Propagandaarbeit immer versuchen, Israel für alles den schwarzen Peter zuzuschicken. Ja. Okay, was dann auch noch wichtig ist, dass nach Ende des Krieges ist Israel war, dass dann in die zerstörten Gebiete auch Wiederaufbauteams geschickt hat. Aber ich würde sagen, jetzt mache ich wirklich mal Schluss. Ist halt ein weites Feld, ich habe vieles ausgelassen, aber da können wir vielleicht noch drauf kommen.